Zeit, oh Kids, hört zu, da bauten Römer Zelt im Nu. Der Kaiser sprach zum Rhein, mein Sohn, dort braucht das Reich ne Legion. Wir zogen los mit Schild und Speer und kamen an den großen Wehr. Da rief ich laut im Morgengrau, hier bauen wir Römer unseren Bau. Wir Römer von Novesium am Rhein, da stehen wir stark und fest mit Helm und Herz, mit Mut und Spaß, da schlagen wir die Pflöcke nass. Hey, hey, Novesium, hurra, hurra, im alten Neuss waren Römer da. Mauern, Tor und Turm und hielten durch bei Schnee und Sturm. Die Legion 16 war bereit zum Kampf für den Kaiser jederzeit. Doch abends, wenn die Sonne sank, am Feuer saßen wir mit Trank und überm Rhein so silberklar, halt Rom uns zu, so wunderbar. Hey, hey, wir Römer von Novesium am Rhein, da stehen wir stark und fest mit Helm und Herz, mit Mut und Spaß, da schlagen wir die Pflöcke nass. Hey, hey, Novesium, hurra, hurra, im alten Neuss waren Römer da. Hey, Neuss, hurra, ah, hey, Neuss, hurra. Die Jahre flogen, Banner im Wind, das Lager stand, der Rheinfluss geschwind. Dann kam die Zeit, wir zogen. Doch Rom blieb hier an diesem Ort. Und heute steht, wo's Lager war, ein Münsterhell so wunderbar. Der Quirinus, so groß, so schön, den kann man über Neuss weit sehen. Wir Römer von Novesium am Rhein, da stehen wir stark und fest, ob alt, ob jung, ob hier, ob da. Wir singen laut, hey Neuss, hurra! Hey, hey Novesium, hurra, hurra! Im alten Neuss waren Römer da. Hey Neuss, hurra!